Ja, wir hatten im Vorgespräch uns vorgenommen, vielleicht nochmal, dass die Referenten vielleicht nochmal aufeinander Bezug nehmen wollen. Frage ich mal, möchtest du doch mal in den Kommentar einsteigen? Dann machen wir erstmal so eine Runde und danach hätte ich auch noch was. Felix sprach ja am Ende seiner Einleitung von Heißen und Kaltrassismus als eine Metapher für die Innovation rassischer Politik und des rassischen Diskurses, dass wir mit Rot-Grün seit 98 das Zugeständnis haben, dass Deutschland zumindest eine Zuwanderungsgesellschaft halt ist. Mit dem Machtantritt des Kabinetts Merkel trat halt hinzu die sogenannte Integrationspolitik. Zwischenzeitlich wird ja der politische Raum in diesem Bereich auch mit Begrifflichkeiten, also operieren dort auch Begrifflichkeiten wie Diversity, Willkommenskultur und andere neue Begriffe, die es in dieser Form nicht in den 80ern und auch nicht in den 90er Jahren gab, wo die Strukturen der sogenannten Ausländerpolitik durch andere Schlagwörter und andere Debatten bestimmt wurden. Darauf möchte ich halt ein bisschen eingehen. Ich weiß nicht, ob die Begriffswahl kalter Rassismus wirklich so glücklich gewählt ist. Rassistische Morde, das haben ja die NSU-Aktionen gezeigt, gibt es ja nach wie vor. Also wenn sozusagen das Heiße sich auf die Frage der rassischen Gewalt sich bezieht oder so, dann denke ich halt, dass es dort natürlich halt Verschiebungen halt gibt, aber trotzdem ist ja die deutsche Gesellschaft nicht frei von rassischer Gewalt. Ich denke, es ist halt eher sinnvoll von traditionellen Rassismus in den 90er Jahren zu sprechen und einem flexibilisierten Rassismus, der halt letztens sozusagen als Begleiterscheinung der deutschen Zuwanderungs- und Migrationspolitik eine Form des flexibilisierten Rassismus ermöglicht hat. Dieser modernisierte Rassismus drückt sich ja zum Beispiel darin aus, dass in dem Bestreben, ökonomische und nationale Interessen neu auszurichten, vor dem Hintergrund des zunehmenden internationalen Standortwettbewerbs, nicht mehr wie früher die rein völkische Karte einer rein deutschen Nation ausgespielt wird, sondern zunehmend ja mit Instrumenten agiert wird, die selektive Zuwanderung ermöglichen, selektive Integrationspolitiken ermöglichen, wo halt ganz, ganz stark auf Auswahl, auf Aneignungs-, aber auch Unterwerfungs- oder Unterordnungspraktiken wie in den Integrationskursen gesetzt wird, wo sozusagen die Frage, wer darf in Deutschland bleiben, wer darf Zugang zur deutschen Gesellschaft haben, mit dem sogenannten Nachweis der Integrationswilligkeit und der Integrationsfähigkeit, der Integrationsbereitschaft einhergeht und wer sich halt diesen dominanten Praktiken sich nicht unterwirft, muss laut der Integrationskursverordnung, das zusammen mit dem neuen Zuwanderungsgesetz in Kraft getreten ist 2005, mit massiven Sanktionen rechnen, Kürzung der sowieso schon der geringen Sozialleistung bis hin zur Ausweisung. Und ich denke, dass vor diesem Hintergrund sich die gegenwärtigen Strukturen der deutschen rassistischen Politik sich halt abspielt. Und ich stimme halt Garib natürlich zu, wenn er sagt, dass Rassismus systematisch in dieser Gesellschaft angelegt ist, dass Rassismus in der deutschen Gesellschaft systematisch produziert wird. Die Frage ist, was ist die gesellschaftliche Grundlage für diese kontinuierliche, wenn sich auch abwandelnde und durchaus teilweise sich auch neu entwerfenden Rassismus in Deutschland. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt in der politischen Kultur Deutschlands sich findet. Deutschland ist ja eine Gesellschaft, die nicht nur über eine koloniale Vergangenheit verfügt, sondern vor allem auch besonders stark sich einem völkischen Modell der Nation sich verschrieben hat, nämlich die romantische Vorstellung von Deutschland als völkische Schicksalsgemeinschaft, was in den Diskursen in den 18er und 19er Jahren sehr, sehr präsent war. Das hat sich ja inzwischen auch mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem flexiblen Rassismus, sich gewandelt, hat sich halt als durchlässiger, wenn man so will, sich erwiesen. Inzwischen sind halt auch Konstruktionen wie deutsch-türkisch möglich. Es darf auch davon geredet werden, dass es deutschen Migrationshintergrund halt gibt. Das sind auch im dominanten Mainstream-Diskurs Wortschöpfungen, die in den 80er Jahren noch gar nicht vorstellbar waren, weil dort alle Menschen per se als Ausländer galten, beziehungsweise als solche entrechtet und abgestempelt wurden. Vor dem Hintergrund würde ich halt auch davor warnen, rassistische Politik zu personalisieren. Es ist natürlich irgendwie begreiflich, warum sozusagen aus bestimmten Interessen von politischen Kampagnen aufgrund von Mobilisierungszwecken Rassismus Gesichter oder der rassistischen Politik Gesichter gegeben wird. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Geschichte der bundesdeutschen Innenminister halt anschaue, dann sind sie halt vor allem Träger, Funktionsträger rassistischer Politik. Und der Rücktritt eines Innenministers hat ja nicht dazu geführt, dass der nächstfolgende Innenminister eine andere Innenpolitik gefahren hätte, die weniger rassistisch ist. Dementsprechend ja, sind es halt wirklich systematische Strukturbedingungen, die halt in Deutschland für die Produktion rassistischer Politik verantwortlich gemacht werden muss. Und was man halt am Beispiel des antimuslimischen Rassismus seit Anfang, Mitte der 90er Jahre sieht, ist vor allem die Kulturalisierung des Rassismus, weil einerseits der biologische Rassismus nicht mehr in der Form artikulierbar ist, wie es früher möglich war. Inzwischen ist halt sozusagen auch in Deutschland ein gewisser Aufklärungseffekt eingetreten, der halt auch der politischen Elite halt signalisiert, auch der medialen, intellektuellen Elite signalisiert, dass Form oder dass die Propagierung eines plumpen biologistischen Rassismus in der Form nicht mehr möglich ist. Dementsprechend gibt es halt auch einen Cultural Turn im rassistischen Diskurs und in der rassistischen Wissensproduktion. Und ich denke, dass halt ein Effekt dieses Cultural Turn auch am Beispiel des antimuslimischen Rassismus diskutiert werden kann, der ganz, ganz stark mit kulturellen Fremdzuschreibungen, mit Konstruktionen des anderen operiert und wo sozusagen halt sich die Kulturgeschichte des westlichen Orientalismus sich in aktualisierter Form unter den lokalen Bedingungen Deutschlands sich widerspiegeln. Und ja, das war erstmal meine kurze Entgegnung auf das, was ich halt so aus euren Statements rausgehört habe. Bist du da? Antworten oder was anderes kommentieren? Nee. Okay. Ich denke, wir haben jetzt aus den Inputs und aus der Stellungnahme zwei große Themen, ich finde, zwei große Themen drängen sich auf. Einmal die Beobachtung, dass Rassismus ja nicht mal nur systematisch entnannt wird, sondern in eine relativ komplexe diskursive Übung eingespannt ist, in der sowohl Antirassismus als Staatsräson, als Geschäftsgrundlage der Toleranzgesellschaft in aller Munde ist. Es ist eine automatisierte zivilgesellschaftliche Übung. Kaum war der NSU enttarnt, stand in Zwickau das Bündnis für Demokratie und Toleranz auf dem Marktplatz. Also dieser Rassismus wird entnannt Und ist aber, du hast ja das Stichwort Verschwörungstheorie einfließen lassen, so am Rande. Es wäre jetzt schwer zu unterstellen, dass da eine Absprache, eine strategische Absprache der Innenminister oder eine Doppelzüngigkeit der Presse für diese Situation sorgt, sondern irgendwie scheint da ein ideologisches Regime entstanden zu sein, in dem institutioneller Rassismus gar nicht mehr als solcher benennbar wird und in dem also auch solche Aussagen wie die Verteidigung bis zur letzten Patrone nicht großartig skandalisiert wird, sondern als eine Mittwochsrede im Prinzip verharmlost wird weiterhin. Und in der gleichzeitig, und das wäre jetzt nochmal eine Frage an Nie, an deine Perspektive auf sowas, theoretisch ein bisschen andere Perspektive, in der bestimmte rassistische Rollenkonstruktionen so eine rassistische Situation einerseits herstellen, andererseits aus dem Diskurs ziehen. Ich möchte da nur ein Bild mal exemplarisch vorführen. Das ist die geplante staatliche oder kommunale Veranstaltung zum 20. Jahrestag von Rostock-Lichtenhagen, wo nun geplant ist, stellvertretend Überlebende, also ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiterin, auf die Bühne zu setzen mit Herrn Gauck, auch einen Shakehands zu organisieren, aber keine Gelegenheit zu geben, dass sie dort auch sprechen können. Und damit nicht genug, und das wird nun wirklich interessant, so in Hinsicht auf Rollenkonstruktion, damit nicht genug wird im Rahmen der gleichen Feier eine deutsche Eiche gepflanzt werden, die ungefähr 20 Jahre alt sein soll. Und damit wird dann sozusagen das deutschtümelnde Symbol per se seit der Kaiserzeit für Militarismus, seit dem NS, als überall in Deutschland Hitler-Eichen gepflanzt wurden, dann doch ein relativ belastetes Gewächs. Und wir haben uns lange überlegt, wie man das deuten kann und sind so über verschiedene Annäherungen darauf gekommen, dass, wie auch gesagt wurde, eine Täter-Opfer-Umkehr damit stattfindet. Also das Baumpflanzen ist ein Akt der Versöhnung. Das machen wir aber selbst. Das machen nicht die Opfer. Und dass man damit so einen, ich sag mal fahrlässig, einen deutschen Herrensignifikanten aufbaut. Eine Eiche da in den Boden rammt, um zu markieren, dass dieser Ort der Schande immer noch unserer ist, dass wir da die Deutungshoheit drüber haben. Ja, das ist so eine Szene, an der sich vielleicht diese Konstruktion von, sozusagen, Rassismus, wo sich Rassismus in Formen konstruiert, die nur schwer angreifbar sind. Also in Formen der Anerkennung der Schuld und des Bedauerns und des Gelerntwerdens. Das wäre so ein Komplex, und da würde mich nicht von dir vielleicht nochmal interessieren, ob du da, was solche Konstruktionen angeht, vielleicht aus deiner Perspektive noch was ergänzen kannst und ob du dir vielleicht auch Strategien einfallen, das zu unterlaufen. Da ich jetzt halt direkt angefragt wurde, Stellung zu beziehen zu diesen Formen einer Gedenk- und Erinnerungskultur im rassistischen Kontext, wo einerseits ganz klar eine Inszenierung stattfindet, eine Inszenierung innerhalb eines putschen Rituals, das darauf abzielt, der nationalen, aber auch der medialen Weltöffentlichkeit Bilder zu liefern, in dem halt die Verbesserung in Rostock-Lichtenhagen, das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man halt, wenn man von Rostock-Lichtenhagen halt spricht, natürlich eine diskursive Sprachpolitik fährt, die die Grenzen hat. Pogrom ist zum Beispiel in diesem offiziellen medialen Diskurs nicht zulässig. Krawall und Ausschreitung ist okay. Es ist aber vor allem wichtig, auch die deutsche lokale Bevölkerung mit in dieses Boot zu holen, indem ihr keine zu starken Vorwürfe gemacht werden. Dementsprechend wird innerhalb dieses Diskurses, wenn ich das halt, also aus meiner Position das richtig verstehe und richtig wahrnehme, einerseits der bundesdeutschen, der Landespolitik, der städtischen Politik keine starken Vorwürfe gemacht, in Form dessen, dass sie halt die politische Verantwortung dafür trägt und diese politische Verantwortung darauf zurückzuführen ist, dass ein rassistisches Pogrom stattfinden konnte, das eigentlich das deutsche Selbstverständnis in Grund und Boden zerstören müsste als eine demokratische, aufgeklärte westliche Gesellschaft, die halt aus der Barbarei des Nationalsozialismus gelernt hätte. Und dementsprechend findet halt eine Containment und wenn man so will, Säuberungspolitik halt statt, in der auch die Narration, was in Rostock-Lichtenhagen passiert wird, mit ganz begründet, also nur innerhalb eines bestimmten diskursiven Rahmens entworfen werden darf. Und dazu gehört, wie gesagt, nicht das Wort Pogrom, dazu gehört nicht das Wort struktureller Rassismus. Und was ich auch bemerkt habe, ist, dass zum Teil die Opfer des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen, dass sie die Eigenschaft hatten, vietnamesische Merkmale zu tragen oder zugeschriebene vietnamesische Merkmale zu tragen, wie auch immer, teilweise halt ernannt wird. Und das heißt, es findet dort halt auch eine Unsichtbarmachung einer rassifizierten Betroffenheit dieser rassischen Gewalt halt statt. Und ich finde es aber natürlich wichtig, wenn wir über Rostock-Lichtenhagen zu sprechen, auch darüber uns bewusst zu machen, wer eigentlich von dieser Gewalt betroffen war. Und dass diese Menschen zum Teil Roma und zum anderen Teil halt eben vietnamesische Hintergründe verfügte. Ich hätte mich halt ein bisschen abgekommen. Was ich halt sozusagen noch festgestellt habe, ist, warum machen eigentlich sozusagen die Betroffenen von dieser Inszenierung halt mit? Ne? Ich habe halt in Gesprächen mitbekommen, dass es eigentlich auch reiner Zufall war, dass Gauck ein Check-in mit den wenigen verbliebenen vietnamesischen Vertragsarbeitern, die damals in Rostock-Lichtenhagen angegriffen wurden, dass dieses Check-in überhaupt zustande kommt. Das ist der Auslandbeauftragten oder Integrationsbeauftragten Rostock erst in allerletzten Minute, zwei Wochen vor diesem Ereignis halt eingefallen, dass sie halt sozusagen dieses Ereignis nicht ganz ohne die Opfer von Rostock-Lichtenhagen inszenieren könnte, um auch eine gewisse Glaubwürdigkeit erlangen zu können. Dieser Hinweis kam halt von Maifun Kolat, die wie gesagt lange Zeit in Rostock-Lichtenhagen in dem sogenannten Sonnenblumenhaus gelebt hatte und sich später 16 Jahre lang bei Dien Hong, diesem vietnamesischen Verein, zur Aufarbeitung oder zur Wiedergutmachung des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen gegründet wurde. Und Maifun Kolat hat die Außerbeauftragten halt auch getroffen, dass man unbedingt die vietnamesischen Betroffenen halt einladen müsste. Und es ist halt sehr, sehr schwierig für Maifun Kolat überhaupt Betroffene die Zustimmung der Betroffenen, die noch in Deutschland geblieben sind. Es sind wohl, nach ihren Informationen sind es noch 35, die sie ausfindig gemacht hat. Der Rest wurde zum größten Teil abgeschoben. Die Angriffe in Rostock-Lichtenhagen führten nicht dazu, dass es halt irgendeine Form von Wiedergutmachung halt gab, auch kein Aufenthaltsrecht, als überhaupt sozusagen eine Geste des politischen Anstands, was man vielleicht erwarten könnte. Auch das ist unterblieben. Und von den 35 Angefragten haben sich halt letztens drei Leute sich breitschlagen lassen, diese repräsentative Funktion zu übernehmen. Wenn man sich halt wieso fragt, so warum ist es halt so schwer möglich, vor allem für deutsch-vietnamesische oder für Mitglieder der deutsch-vietnamesischen Communities innerhalb dieser hegemonialen Inszenierung widerständige Praktiken zu entwickeln. Dann wäre meine Antwort darauf, dass es vor allem mit der strukturellen Schwäche der deutschsprachigen Community zusammenhängt, ihre gesellschaftliche, politische Marginalisierung. Ein Großteil der Community in Ostdeutschland ist nach wie vor illegalisiert, weil sie über keine legalen Offenheitsrechte in Deutschland verfügt. Diejenigen, die halt zum Beispiel in Ostdeutschland legal leben, sind in Überlebensökonomien beschäftigt und müssen sich als zum Teil als Zwangsselbstständige sich über Wasser halten. Dementsprechend treffen wir dort halt auch eine Community, die halt ökonomisch und politisch auf sehr, sehr schwachen Füßen halt steht, während ein Großteil der Community in Westdeutschland vor allem damit beschäftigt ist, ihre Zugehörigkeit zur weißen deutschen Gesellschaft unter Beweis zu stellen. Und unter dieser Voraussetzung ist es natürlich sehr, sehr schwierig, einen widerständigen Diskurs oder eine widerständige Position halt einzunehmen. Und das spiegelt sich halt auch in der Abhängigkeit der deutsch-vietnamesischen Migrantenvereine, sich wieder die ein Großteil der selbstorganisierten migrantischen NGOs sehr, sehr abhängig ist von Projektaufträgen, die man halt auf jährlicher Basis halt erwirbt oder wofür man halt Anträge stellt. Und dementsprechend, glaube ich, gibt es dort halt auch Angst, sich mit einer zu starken Kritik sich unbeliebt zu machen bei den Geldgebern. Und möglicherweise spielen halt auch historische, kulturelle Gründe eine Rolle, warum gerade die deutsch-vietnamesische Community bestrebt ist, sich mit den Mächtigen sich gut zu stellen. Was die deutsche Eiche angeht und die Inschrift, die dort darin verewigt werden soll, also in der Vorversion, sollte halt in der Inschrift an die Geschehnisse von August 1992 erinnert werden. Und nachdem es anscheinend doch Kritik gab, hat man sich dann durchgerungen, von den Ausschreitungen zumindest zu sprechen. Wer davon betroffen ist, taucht in der Inschrift nicht auf, aber auch nicht in der Inschrift, die halt von dem bundesweiten antifaschistischen Bündnis am Potsdamer Rathaus aufgehängt werden soll. Dort wird halt, glaube ich, die Aufschrift oder die Inschrift aufgehängt, die 1992, ne, von einer Gruppe um Beate Klaasfeld angebracht wurde, die aber damals sofort entfernt wurde. Und die Gruppe, die das gemacht hatte, wurde 1992 auch verhaftet für diese ungebührliche Tat. Aber auch damals auch in dieser Inschrift spielten halt nur Roma. Und ihre Verbindung zu Auschwitz bzw. zur NS-Vernichtungspolitik eine Rolle, dass andere Gruppen jenseits der Roma von Rostock-Lichtenhagen betroffen waren, wird in dieser Inschrift übergangen. Es stellt sich natürlich die Frage, inwieweit sozusagen diese antifaschistische Politik eurozentristischen Perspektiven halt folgt, wenn eine solche Ausgrenzung und Unsichtbarmachung an dieser Stelle, also im Rahmen von einer antirassistischen Änderungspraxis, gemacht werden soll. Das sind durchaus Fragen, die ich mir stelle. Ja, ich denke, das ist ein sehr gerechtfertigter Einwand, vielleicht nicht in der Zuspitzung einer eurozentristischen Perspektive, sondern einer doch auffälligen systematischen Gedankenlosigkeit. Die Initiative, diese Platte da anzubringen, spielt natürlich sehr mit der historischen Korrespondenz zur Weigerung der Stadt Rostock, da direkt nach dem Pogrom sowas zu erlauben. Und da wird dann auch sehr stark mit der Aura des ursprünglichen Objekts gearbeitet. Also man sucht jetzt diese Platte in den Archiven der Stadt Rostock, niemand findet sie und so weiter. Das ist natürlich sehr richtig, die Inschrift hat problematische Leerstellen, aus welchen Entstehungsgründen auch immer. Und das sollte, denke ich, und kann auch nachbehandelt werden in dem Bündnis und eben auch nicht nur als eine Erweiterung, sondern eben auch als eine Selbstkritik der eigenen Praxis und in dem Sinne eben auch des eigenen Unsichtbarmachens. Also die endgültige Platte, die da angebracht wird, ist noch nicht gegossen. Ich hätte abschließend noch eine Frage an Garit, die auch anknüpft an Wann beginnt denn die Diskussion? Nach der letzten Frage an Garrett. Gerne. Knüpft an das Stichwort, warum ist es denn eigentlich so schwierig, widerständige Praxis zu entwickeln? Almende hat ja im Zuge der Sarrazin-Debatte eine sehr markante Initiative gestartet, nämlich die Initiative Integration Nein Danke. Wir von uns Ganze haben im ähnlichen Kontext formuliert gegen Integration und Ausgrenzung. Diese Initiative hat, muss man sagen, wie viele Proteste gegen Sarrazin, nur sehr mäßig gezündet, zumindest ist das meine Wahrnehmung, in dem, was man so die türkische Community oder die Zusammenhänge von Menschen mit einem türkischen oder vielleicht auch arabischen Migrationshintergrund bezeichnet. Die Mobilisierung blieb doch sehr stark auf so einen Aktivistinnenkreis beschränkt. Das hat natürlich Gründe, die außerhalb unserer Macht vielleicht liegen, aber es bezeichnet auch so ein bisschen die Aufgabe. Also an Sarrazin war ja schon erstaunlich, dass seine deutschen Fans die Zweidrittel Sozialchauvinismus in seinem Buch übersehen haben. Auch die Medien haben diese Zweidrittel Sozialchauvinismus im Großen und Ganzen übersehen und man sich quasi auf das letzte Drittel Rassismus gestürzt hat und ihn dafür gefeiert hat. Also die, könnte man zugespitzt sagen, teilweise die Menschen, die Sarrazin in den ersten zwei Dritteln seines Buches verhöhnt, feiern ihn für das letzte rassistische Drittel. Die Frage wäre, wie gehen wir mit dieser Erfahrung um? Rostock-Lichtenhagen geht gerade so durch. Auf uns zukommen Mölln und Solingen, die Jahrestage. Und da wäre doch die Frage, ob man bei diesen Anlässen es schaffen könnte, widerständige Praktiken zu entwickeln in Zusammenarbeit mit Menschen oder Gruppen, die bislang 20 Jahre lang doch eher eine defensive Politik gefahren sind und in den deutschen Demokratie- und Toleranzbündnissen ihr Heil gesucht haben. Frage an dich, wie schätzt du das ein? Was sind die Gründe für dieses Problem, Widerstand zu mobilisieren oder gemeinsam zu entwickeln? Und was können wir zu den anstehenden Daten vielleicht besser machen? Ja, zu der Frage kann ich noch einen langen Vortrag halten, aber das ist jetzt leider nicht möglich. Ich möchte auch gerne, dass ihr die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen. Da würde ich auf die Frage schon eingehen, im Sinne von, gerade wo ich jetzt an diese Kampagne Integration Nein Danke erinnert werde, würde ich auch gerne mal so ein Resümee ziehen und versuchen zu wiedergeben, was für eine Bedeutung diese Kampagne hatte, warum wir diese Kampagne geführt haben, in welchem Umfang hat diese Kampagne stattgefunden und wie weit hat das gewirkt oder letztendlich, war uns auch schon vorher klar, dass wir mit dieser Kampagne, die wir starten, keine Bewegung schaffen werden, auch keine Freunde, im Gegenteil, wir würden sogar auch mit potenziellen Freunden uns auch streiten und da fängt es schon mal an, weil und den migrantischen Widerstand oder überhaupt den Widerstand, den unabhängigen Widerstand, also den selbstbestimmten Widerstand, den nicht staatskonformen Widerstand zu organisieren, bedingt, dass man auch die staatlich oder vom Mainstream, vom Diskurs vorgegebenen Denkweisen einfach über den Bord wirft oder sieht erstmal beiseite schiebt und versucht, unabhängig zu denken. Und deswegen war es wichtig, genau diesen Begriff Integration auseinanderzunehmen, zu dekonstruieren, weil mit diesem Begriff Integration wurde die gesamte rassistische Politik, die immer noch geleugnet wird, sehr gut verpackt. Selbst die Migrantinnen waren diesem Begriff erlegen, hatten durch den ständigen Druck sich beweisen zu müssen, um Anerkennung zu kämpfen, haben sich diesen Begriff erlegen und waren der Meinung, sie müssen ihre Leistung, sei es die Sprache lernen oder sei es arbeiten oder sei es sich überhaupt gesellschaftlich einzubringen, waren dieser Leistungsdruck so ausgesetzt, dass sie glaubten, damit sie überhaupt sich Gehör verschaffen können, damit sie überhaupt ernst genommen werden können, müssen sie was leisten. Also dieses Leistungsdruck wurde ihnen so stark indoktriniert, dass sie nicht in der Lage waren, unabhängig zu denken, unabhängig zu handeln. Und solange diese Schranken nicht überwunden werden, ist ein Widerstand, ein unabhängiger Widerstand überhaupt nicht möglich. Es gab und gibt immer noch sehr viele unterschiedliche migrantische Gruppen oder Organisationen, Dachverbände, die aber immer sich noch nicht genau von dieser Denkweise befreit haben. Aber diese Kampagne, das aktionistische Auftreten von uns, auf der Straße präsent sein und mit allen möglichen Leuten, Gruppen und auch mit dieser Kampagne, mit diesem Spruch zu konfrontieren, hat schon viele Diskussionen ausgelöst und hat auch, ich habe selbst bei vielen einzelnen Diskussionen miterlebt, auch bewirkt, dass die Menschen doch dann letztendlich zu dem Punkt kommen können, zu sagen, ey, das stimmt, also wieso werden wir seit Jahrzehnten immer diesem Druck ausgesetzt, warum sollen wir denn nicht mal unabhängig von diesem Druck denken können? Aber viele haben doch eigentlich, um nicht unbeliebt zu werden, wie vorhin genannt wurde, um nicht ernst genommen zu werden, waren sie doch der Meinung immer, es ist nicht einfach, dass sie diese Denkweise einfach von heute auf morgen überwinden können. Also da war der erste Schritt oder so eine Auseinandersetzung mit der Frage sorgt dafür, dass ein Grundlage für dieses bestimmtes Denken dann auch schon geschaffen werden kann. Also diese Kampagne selbst wird nicht mehr als Kampagne fortgesetzt, aber diese Idee, dieser Gedanke lebt immer noch. Also in vielen Diskussionen und vielen Aktionen, Kampagnen erinnert man sich immer wieder an diese Perspektive, an diese Herangehensweise. Aber es gab auch schon vor uns, also vor dieser Kampagne gab es auch von Kanat Attac eine entsprechende Initiative, No Integration zum Beispiel, oder auch von anderen verschiedenen Seiten gab es immer noch natürlich auch sehr kritische Worte oder Standpunkte zu dem Begriff. Es war sehr wichtig, das auf jeden Fall zunächst politisch in den Mittelpunkt zu setzen und es auseinanderzunehmen. Weil einige Dachverbände, die als die Vertreterinnen der türkischen Community zum Beispiel präsent sind, zeitlang so auf diesen Begriff Interesse fixiert waren, dass sie selbst an Sanktionen denken konnten. Also zum Beispiel an die Migranten selbst gerichtet, waren sie auch der Meinung, gewisse Leistungen einbringen zu müssen, sonst muss man auch mit den Konsequenzen rechnen. Und sie waren nicht bereit, auch mit Leuten zu diskutieren, die diesen Integrationsdiskurs grundsätzlich radikal kritisieren. Aber mittlerweile ist sehr Veränderung. Es gibt auch bei diesen Dachverbänden auch dann die Einsicht zu sagen, Partizipation statt Integration. Und mit dem Integrationsbegriff können auch nach wie vor viele verschiedene Projekte finanziert werden. Deswegen wird dieser Begriff nicht von heute auf morgen abgeschafft werden können. Aber der Kampf nicht nur gegen diesen Begriff Integration, sondern auch gegen andere Begriffe, die staatskonforme Denkweise vorgeben und die Menschen unter Druck setzen, in eine bestimmte Richtung denken zu müssen, abgeschafft werden. Und der Kampf dagegen muss auf jeden Fall geführt werden, weil letztendlich geht es um ein Bewusstsein. Mit was für einem Bewusstsein geht man an Fragen, Probleme heran. Und entsprechend werden dann auch Ziele formuliert. So, Wir haben jetzt eine Menge Themen auf dem Teller und ich würde gar nicht versuchen, das jetzt irgendwie weiter zu strukturieren. Wir haben ein Saalmikrofon. Ich versuche so ein bisschen die Reihenfolge im Auge zu behalten und würde dann vielleicht ab und zu mal zeigen. Mal sehen, ob wir das so selbst organisiert kriegen. Also die Frage wäre jetzt, möchte jemand mit einem Statement einsteigen oder mit einer Nachfrage? Dann können wir jetzt in Diskussion eintreten. Da hinten gibt es eine Meldung. Ja, nachdem ich gerade schon so lautstark protestiert habe, dass die Diskussion nicht stattfindet, möchte ich jetzt einsteigen. Also ich habe so einige Sachen, die haben Ihnen gefallen. Also erstmal an der ganzen Veranstaltung allgemein. Wir sprechen hier über Rostock, vergessen, dass es ein Jahr schon vorher euer Werder gab. Den über Widerstand. Neues Werder gab es eine Demo von 4.000 Leuten. Ich war da selber dabei. Wir sind von Berlin aus dahin gefahren. Und für mich, ich bin zu dieser Veranstaltung gekommen, um sich diese Frage zu klären, halt, warum haben wir das in Rostock nicht gebacken bekommen? Und dann zu deiner These mit den Jugendgangs. Ich habe damals als Straßensozialarbeiter mit den Jugendgangs zusammengearbeitet. Und ich sehe da nicht so ein Mittel. Dem ging es nicht darum, gegen Nazis zu werden. Und das finde ich ein bisschen verkehrt. Okay. Ja, machen. Ja. Und hier gab es noch ein paar Fragen. Ich hätte eigentlich ein paar Anmerkungen, aber ich würde gerne mit einer inhaltlichen Sache beginnen. Und zwar habt ihr ja auch schon angesprochen den unsäglichen Diskurs in Deutschland zu Rassismus. Und ja, aufgrund meines Alters, also ich war 7 1992, habe ich das damals nicht mitbekommen. Und ich bin echt ziemlich erschrocken darüber jetzt im Moment in den... Also echt in letzter Zeit eigentlich, wie wenig ich in meinem Leben mitbekommen habe von Rostock und was da auch so passiert ist. Und auch was, ja, ich habe heute zum Beispiel ein Gespräch mit meiner Tante geführt über 92, ihr von der Dokumentation erzählt, die heute Abend im Fernsehen kommt. Und erst da hat sie mir erzählt, was ihr in diesem Jahr passiert ist. Also wirklich... Ja, schlimme Bedrohung und das wusste ich gar nicht, also das wusste ich bis heute gar nicht und genau, ein Punkt wäre mein Anliegen nochmal darüber zu reden mit den eigenen Communities, mit den POC-Communities, Rassismus, also das war wirklich heftiger Rassismus, über den sie nicht gesprochen hat, aber ja eben auch alltagsrassistische Rassismus eine starke Struktur hat und ja, die Benennung davon sehr wichtig ist. Gut, jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich eigentlich sagen wollte, und zwar der Diskurs. Ich habe mich dann ja in der letzten Zeit viel versucht, an Bilder ranzukommen, also von damals, und auch Dokumentationen gesehen. Und es gibt momentan eine ja, sehr neue Dokumentation vom NDR, die ich finde ziemlich furchtbar ist, im Gegensatz zu, ja, zu auch anderen, die besser gelungen sind. Aber genau diese Dokumentation versucht irgendwie Rostock-Lichtenhagen als soziales Problem zu erklären, hatte ich jedenfalls den starken Eindruck beim Sehen. Die fängt schon zu DDR-Zeiten an und beschreibt, was das damals für eine hervorragende Siedlung war und wie sauber und ordentlich. Und danach hätten die Leute sehr große Arbeitslosigkeit und so weiter. Und eben... Ja, auch das Problem, dass die ZAST genau dorthin gelegt wurde, also genau in dieses bürgerliche oder bröckelnd bürgerliche Zentrum, sei ja sozusagen also ein großes Teil des Problems gewesen. Ne? Und ich will gar nicht abreden, dass es woanders vielleicht wirklich sicherer gewesen wäre, aber so können wir ja Rassismus nicht erklären. Und ich hatte gerade ein Problem mit dem Redebeitrag der Moderation. Ich hatte gerade so verstanden, dass ja, 2/3 der Leserin Sarrazins Buch selbst angegriffen worden. Daraus habe ich ein kleines Klassenstatement verstanden und das seien auch die Rassistinnen. Und das finde ich eine schwierige Aussage. Also die Leute, die Sarrazins Buch kaufen, waren, glaube ich, nicht nur Leute aus unteren Klassen. Und es ist, also Rassismus ist keine Klassenfrage und das wollte ich jetzt nochmal betonen. Also es gibt jetzt keine Meldungen, die ich gesehen habe, deswegen würde ich den dem Podium jetzt nochmal Gelegenheit geben, das zu kommentieren. Da du aber gerade direkt mich angesprochen hast, ich glaube mich zu erinnern, dass ich nicht gesagt habe, die Unterschichten machen das so und so oder die unteren Klassen. Ich glaube, ich habe das relativierender gesagt und dass auch Menschen, die Sarrazin in seinem ersten im Text anfangen, sozialchauvinistisch stigmatisiert, dass auch solche Menschen seinen Rassismus genießen, ist, glaube ich, keine Aussage, die jetzt Rassismus zu einem Klassenphänomen erklärt, sondern es scheint mir empirisch einigermaßen plausibel zu sein, aber es ist jetzt auch keine endgültige Aussage über die Struktur von Rassismus. Das geht ja auch gegen Rentner. Also jetzt nochmal, ich weiß nicht, wir können den Punkt wahrscheinlich jetzt auch nicht im Zwiegespräch ausdiskutieren. Ich wollte es jedenfalls nicht so verstanden wissen, wie du es jetzt gerade vorgetragen hast. Wenn es falsch formuliert war, tut mir es leid. Jetzt nochmal die Frage an euch, ob ihr nochmal Stellung nehmen wollt. Zu den Juden ging es mal kurz. Also vielleicht hast du eine andere Erinnerung, aber ich war damals kein Kind und ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich war auch damals sehr politisch bewusst und aktiv und ich habe auch sehr viele dieser Jugendgangs gesehen. Und ich habe auch gesehen, wie sie agieren, wie sie handeln. Natürlich, sie waren nicht alle politisch oder nicht so sehr politisch, aber sie hatten zumindest das politische Bewusstsein, gegen Nazis vorzugehen, rassistische Gewalt nicht zuzulassen. Sie wären wahrscheinlich in der Zeit nicht in der Lage gewesen, es so wie wir es politisch auszudrücken. Aber Fakt war, sie hatten die Einstellung, ihre eigene Verteidigung in der Hand zu nehmen und es nicht zuzulassen, dass ihre Stadtteile oder ihre Menschen von Nazis bedroht werden. Das ist ein Kritik von Jugendgang. Was ist das politisch? Was ist denn aber nicht politisch? Auf dem Zeitpunkt, wo das Antifa nennt oder was? Nein, ich wollte damit einfach sagen, das gab für diese Gang damals keinen politischen Grund. Ich kenne Leute, die das nicht. Das ist eine Form von Selbstverteidigung des Selbst. Ja, genau. Das war eine politische Position sozusagen. Aber das, also überhaupt den. Das ist das, was ich meine. Du sagst halt, es war politisch, sie sagt, es war unpolitisch. Ja, genau, weil das ist ja. Okay, also brauchen wir nicht lange diskutieren. Das war gut. Für mich ist es Fakt. Ich weiß nicht, ob du in einer wirklichen Antwort interessiert bist oder einfach irgendwie nur dich hören willst. Ich meine, es gab halt irgendwie eine Frage und es gab halt eine Antwort. Und ich meine, okay, es sind ja möglicherweise verschiedene Perspektiven und verschiedene Erinnerungen, verschiedene Wahrnehmungen im Spiel, aber trotzdem kann man ja wohl andere Einschätzungen doch zur Kenntnis nehmen und vielleicht die einfach auch erstmal respektieren und nicht irgendwie darauf drängen, dass die eigene weiße, männliche Sicht richtig ist. Das finde ich halt ein bisschen verstörend an deiner, also an deinem Drang, hier das letzte Wort haben zu müssen zu dieser Frage. Ich glaube, dass diese sogenannten Jugendgangs sicherlich ihre Probleme hatten. Die waren sicherlich zum Teil homophob, waren sicherlich nicht so wie wir uns halt sozusagen in der Geschlechterfrage eine emanzipatorische Position uns in allen Fragen wünschen würden. Aber ich glaube schon, dass diese Jugendliche insoweit ein politisches Bewusstsein haben, dass sie einerseits nicht dumm waren und den allgegenwärtigen rassistischen Diskurs in den Medien, die alltägliche rassistische Bedrohung durch die aufkeimenden und erstarkenden nationalistischen, faschistischen Bewegung, die es in den 90er Jahren wie Pilze aus dem Boden schossen, durchaus begriffen haben und wussten, dass sie halt von der deutschen Polizei nicht viel zu erwarten hatten, was die Abwehr solcher Bedrohungsszenarien anging und sich daher zusammenschlossen. Und ich denke schon, dass dieses Zusammenschließen, sich selber zu organisieren und versuchen, sich seiner eigenen Haut zu erwehren, natürlich ein politischer Akt ist. Und dazu muss man nicht unbedingt sozusagen akademisch vorgebildet sein und muss auch nicht sozusagen sich von einem weißen historischen Wissen sich das Urteil erlauben, ob diese Praxis nun politisch war oder nicht. Ich denke, das ist halt letzten Endes ein Urteil, was eher den Betroffenen selber zusteht, wenn sie halt an der Beantwortung dieser Frage interessiert sind. im Nachhinein, beziehungsweise steht, glaube ich, diese Antwort auch eher People of Color Communities zu, die halt, wo halt viele dieser Jugendliche halt herstammten. Und ich denke, es ist halt ein Diskursraum, wo sozusagen Hegemonie nicht unbedingt bei weißen Deutschen oder weißen deutschen Dominanzgesellschaft liegen sollte. Zu der Frage, kein Wissen über Rostock-Lichtenhagen, das wundert mich halt nicht. Ne? Ich hatte auch die Beobachtung gemacht, dass Rostock-Lichtenhagen das erste Mal 10 Jahre nach 1992 im Rahmen der Feierlichkeiten, sage ich jetzt, zum 10-jährigen Jubiläum von Rostock-Lichtenhagen medial für 1 oder 2 Tage, möglicherweise war es auch 1 Woche, dann kurz das Rampenlicht erblickte und danach genauso spurlos wieder in Versenkung trat und dem historischen Vergessen anheimgegeben wurde, wie es zwischen 1992 und 2002, beziehungsweise zwischen 2002 und jetzt, August 2012, passiert ist. Dementsprechend wundert mich das nicht, dass es nicht wirklich ein politisches Wissen über Rostock-Lichtenhagen halt gibt. Und es ist auch interessant, dass, wenn ich richtig informiert bin, ARD und ZDF, die großen öffentlich-rechtlichen Sender, auch im August 2012 keinen Film zum Thema Rostock-Lichtenhagen bringen werden, weder einen guten noch einen schlechten, sondern gar nichts. Diese NDR-Doku halt angeht, die jetzt 2012 zum 20. Jubiläum neu erstellt wurde als dritter längerer Filmbeitrag zu Rostock-Lichtenhagen, neben Die Wahrheit liegt, lügt in Rostock-Lichtenhagen und den Film von 2002, der von Kamal Tehan gefilmt wurde, produziert wurde, nämlich Die Feuerfalle von Rostock, ist, dass in der neuen NDR-Produktion ausschließlich Perspektive der weißen Bevölkerung reproduziert wird und in Abschnitten so als Alibi-Funktion halt ein ehemaliger Putscher Flüchtling zu Wort kommt, der sozusagen stellvertretend dann für die nicht anwesende Vertreter, Vertreterin der Community in Rostock halt spricht und versucht halt sozusagen einen Pseudodiskurs der Repräsentation zu führen. Aber ansonsten möchte ich mich jetzt auch nicht zu sehr über diesen NDR-Film mich jetzt auslassen, zumal ich auch nicht versucht habe, diesen Film irgendwie näher zu analysieren. Das war mir jetzt so aufgefallen. Wir haben jetzt eine Meldung zu dem Disput von eben und dann da hinten die zweite Meldung. Vielleicht fängst du an. Ja, also ich wollte davor warnen, jetzt, also ich fand es irgendwie erschreckend, wie schnell jetzt hier sozusagen der Ton so scharf geworden ist, weil sozusagen hier sitzt doch in dem Raum, sind noch Leute, die sich irgendwie in welchem Sinn auch immer sozusagen als Antirassistinnen versuchen aktiv zu sein und sozusagen, wie er ja auch gerade gesagt hat, er war irgendwie mit im Bus von Hoyerswerda und will hier sozusagen diskutieren, wie es passieren konnte, und das wurde zum Beispiel bei uns in der VVN auch diskutiert, wie es passieren konnte, dass sozusagen die Menschen, die gegen die Abschaffung des Asylgesetzes auf die Straße gegangen sind, wie die das sozusagen verkraft haben oder wie sie sozusagen so krass sozusagen nicht, dass sie nicht da waren, also sozusagen, und dass es sozusagen jetzt eine Auseinandersetzung halt auch gibt, für die Leute, die, weiß ich nicht, seit 30 Jahren antirassistisch aktiv sind, eine Auseinandersetzung, wie haben wir das damals gesehen, was hat sich entwickelt, und ich finde es halt irgendwie, also keine Ahnung, jetzt hier irgendwie eine Wortmeldung, egal wie man die jetzt sozusagen fand in der Ausrichtung, sofort als Repräsentant, also diese Person als Repräsentant der Mehrheitsgesellschaft jetzt hier irgendwie sozusagen abzuwäschen, ich weiß nicht wohin, also das führt, also finde ich jetzt sozusagen wenig zielführend, und ich fand halt die Anmerkung auch interessant, halt zu sagen, was jetzt nicht das Ziel sein kann, ist halt zu heroisieren oder zu glorifizieren oder irgendwie sozusagen zu positiven Blick irgendwie auf Bewegungen in den 90er Jahren oder so zu werfen, weil faktisch geht es doch darum, also so eine, also eben sozusagen gegen das staatliche oder mediale reden über rassistische Pogrome und Antirassismus sozusagen eine Gegenerzählung auch zu schaffen und sozusagen einen Raum zu finden, in dem man sich austauschen kann darüber und sozusagen auch Bewegungen, die entnannt wurden, das habt ihr ja an mehreren Stellen auch gesagt vom Podium aus, denn solche Bewegungen sozusagen in Erinnerung zu rufen und halt zu sagen, wo kann man an coole Praxen anknüpfen, was gab es da überhaupt sozusagen zum Beispiel von diesen, ich fand es total cool, dass du diesen Begriff genannt hast von irgendwie Jugendgangs, weil das nämlich auch irgendwie so ein Begriff ist, der versucht, der benutzt wird, um bestimmte Leute zu stigmatisieren und den sich sozusagen zurückzunehmen und positiv zu verwenden. Das finde ich halt eher spannend und ich glaube halt, ja, also meinte ich, weiß auch nicht, ob das jetzt sozusagen falsch ist, an der Stelle irgendwie harmonisieren zu wollen, aber zu sagen zu wollen, jetzt nicht so krass drauf abzugehen, wenn jetzt so ein Statement kommt, wo man halt sich halt, also ich fand es halt, ich hatte das Gefühl, das waren zwei total legitime sozusagen Inputs in so, wie habe ich das damals wahrgenommen, warum haben wir diese krassen Fehler gemacht, wir wollen irgendwie Bewegungsgeschichte erinnern und gleichzeitig irgendwie nicht verklären oder so. Wo er antwortet, geht dann in die gleiche Richtung thematisch? Ja, ich versuche es. Okay. Ich wollte insofern sozusagen nochmal drauf Bezug nehmen, weil es irgendwie von so einem Versagen gerade auch so ein bisschen die Rede war, oder was haben wir da irgendwie nicht hingekriegt? Ich war damals irgendwie 17, ich bin nicht sozusagen durch die halbe Republik gefahren, um da irgendwie die Leute zu verteidigen, sondern wir haben sozusagen irgendwie vor Ort irgendwie Widerstand organisiert. Aber was ich schon sozusagen bis heute, also mein Gefühl zu dieser ganzen Geschichte ist irgendwie auch eine Form von Scham und von totalem Versagen. Und dieses Versagen hat irgendwie auch was damit zu tun, dass ich eben nicht glaube, dass das sozusagen irgendwie ein Normalzustand war oder nur eine Zuspitzung oder sowas, sondern es war sozusagen eine Form von eliminatorischem Rassismus, der sich da sozusagen artikuliert hat und jenseits von dieser ganzen Diskursebene, die ihr so auch jetzt irgendwie oder nie irgendwie auch stark gemacht hat, finde ich, geht es ja schon irgendwie nochmal darum, eigentlich auch um Verantwortlichkeiten und ich finde es bis heute beschämend, dass halt Leute, die dafür eben verantwortlich waren, dass die Bullen da sozusagen sich zurückgezogen haben und so weiter, weiterhin in verantwortlichen Positionen sind und Rudolf Seiters, der damals Innenminister war, ist irgendwie Chef vom Deutschen Roten Kreuz, also auch einer humanitären Organisation, also ist sozusagen auch nochmal, hat nochmal so einen besonders ekligen Spin und da finde ich halt schon, dass sozusagen auch nochmal ein Unterschied besteht zu der ganzen NSU-Geschichte, da gibt es ja sozusagen natürlich viele, viele Unterschiede, das ist sozusagen jetzt auch nicht so einfach zu vergleichen, natürlich Rassismus ist so die Klammer, aber letztendlich ist es natürlich eine Pogrom-Situation was anderes als sozusagen eine Terrorserie von 10 Jahren, die irgendwie im Untergrund sozusagen organisiert wird. Aber ich finde, ein Unterschied ist in dem Sinne schon vorhanden, dass es irgendwie diese Untersuchungsausschüsse, die da jetzt passieren, dass VS-Leute halt zurückgetreten sind und so weiter, dass da sozusagen eine Form von, mussten Leute einfach mal sozusagen ihren Posten räumen und haben vielleicht eine kleinere Pension oder was weiß ich was halt irgendwie so, haben vielleicht eine gewisse Stigmatisierung auch in ihrem Bekanntenkreis oder ich weiß nicht, was da sozusagen vielleicht mit einhergehen könnte. Könnte man ja auch noch mal ein bisschen unterstützen, das Ganze von linker Seite, dass da sozusagen diese eine Isolation auch stattfindet von solchen Figuren. Aber das ist für mich ein ganz zentraler Unterschied zu der Rostock-Geschichte. Und das, finde ich, ist insofern auch ein Versagen der Linken oder der antirassistischen Szene, dass das irgendwie nicht geschafft worden ist, sozusagen, dass Leute einfach halt irgendwie, dass deren Karriere zu Ende war oder wie auch immer, die sozusagen heute immer noch Angst davor haben, auf die Straße zu gehen oder was halt auch immer man sich darunter vorstellen kann. So, ich habe gefragt, es gibt noch eine Meldung, vielleicht willst du gleich weitergeben und dann gehen wir aufs Podium wieder. Ja, ich würde daran anschließen, weil das ja auch so ein bisschen in die Frage von Gegenstrategien zielte, halt mit Postenräumen und so, also wie man als linke Bewegung damit umgeht oder auf solche rassistischen Ausschreitungen zu reagieren. Und da finde ich halt Postenräumen und auf solche Leute, auf solche Köpfe abzielen, ist bestimmt eine Strategie und eine wichtige, aber sozusagen die Frage, wie kann man halt auch weitergehen, weil wenn Posten geräumt werden, wie bei Bundespräsidenten oder so, dann kommen solche Leute wie Gauck und die jetzt reden und die Gegenstrategie gegen solche Leute ist halt auch nicht unbedingt dann leichter als gegen so weiß nicht, noch stärkere Paraderassisten, was wozu Gauck bestimmt auch irgendwie zählt, aber da wollte ich so ein bisschen fragen, der Rassismus hat sich ja schon verändert von 92 zu jetzt Und gerade dieses Integrationsgerede ist stärker geworden. Und ja, auch Multikulti-Gerede ist auch in der Zwischenzeit, glaube ich, auch nochmal stärker geworden. Und wie darauf, ja, wie da die Gegenstrategien gut aussehen können. Und ein Punkt wurde erwähnt, dass halt auch jetzt wieder die Betroffenen nicht so stark zu Wort kommen. Aber das zum einen wäre, glaube ich, ein wichtiger Punkt, aber auch, wie man halt auf den herrschenden Diskurs à la GAU irgendwie reagiert. Auch bei der NSU war es so, dass der Staat sich halt schon darauf reagiert hat und es gab diese inszenierten Veranstaltungen, wo auch Angehörige der Opfer gesprochen haben. Und das ist sozusagen anders, glaube ich, als 92 und wie dann auch da anders darauf reagiert werden muss. Ja, also es gibt natürlich viele Punkte, auf die man jetzt einzeln eingehen kann. Ja, wie der migrantische Widerstand damals ausgesehen hat, wer daran beteiligt war, wie die drauf waren, wie sie ausgerichtet waren, was sie bewegt haben. Oder das Versagen der Linke damals oder Antifa etc., das kann man nochmal genauer ja, analysieren oder darüber diskutieren und versuchen, vor allem als Schlussfolgerung für die Zukunft oder für die Gegenwart zu ziehen, weil also mir geht es auch bei einer geschichtlichen Arbeit letztlich auch darum, was heißt das für mich heute? Einerseits, klar, lernt man oder man vergegenwärtigt sich wieder, was damals passiert ist, aber dieses Andenkkultur ist schon immer wieder wichtig. Einerseits für die Neueren unter uns, dass sie überhaupt mitbekommen. Andererseits für die Zeit damals erlebt haben, nochmal also die Vergegenwärtigung überhaupt an sich. Als ich zum Beispiel über die Zeit damals einiges in der letzten Zeit auch wegen der Veranstaltung heute gelesen habe, werden mir einige Sachen immer wieder nochmal bewusster. Oder einige Details wird man wohl vielleicht wieder vergessen haben. Aber sich an diese Details wieder zu erinnern, ist auch auf jeden Fall sehr wichtig. Nicht nur um eine Wissenslücke wieder zu füllen, sondern auch sein Bewusstsein und seine Entschlossenheit gegen Rassismus zu kämpfen und zu sehen, dass die Zustände von damals und heute sich kaum verändert haben, das sich nochmal klar zu machen, motiviert oder stärkt einen nochmal in der Einsicht weiterzukämpfen und nicht nachzugeben und nicht zu denken, damals war es sehr schlimm und heute ist es nicht so sehr schlimm. Im Gegenteil, die Basis ist auch da, ist auf jeden Fall da. Also wie hatte Bertolt Brecht gesagt, fruchtbar ist noch der Schuss und darauf kommt es an, das zu wissen und das sich klar zu machen. Nicht die einzelnen Köpfe, es geht nicht um die einzelnen Köpfe oder um eine Regierung, die abzulösen ist, sondern es geht um das Ganze, um die gesamte Struktur. Das müssen wir uns insgesamt klar vorstellen und nicht ja, Einzelkämpfe und auf eine bestimmte Einzelperson fixierte Politik betreiben, sondern ja, die ganze Geschichte, auch Rassismus, in gesamtgesellschaftlichem Kontext zu betrachten, wahrzunehmen. Und das hatte zum Beispiel auch das Festival als Gegenstand seiner Politik gehabt. Und das, also Rassismus in sowohl gesamtgesellschaftlich als auch in bestimmten Bereichen, auf bestimmten Ebenen aufzugreifen, zu analysieren und daraus auch Schlussfolgerungen zu ziehen, im Sinne von, wie können die einzelnen verschiedensten unterschiedlichen auch, Herangehensweisen bezüglich antirassistischer Arbeit zusammenkommen und ja, sich gegenseitig eigentlich auch nur einfach nur mehr ja, bestärken, motivieren und dadurch halt mehr erreichen, mehr bewirken. Es geht nicht darum, dass sowohl die Geschichte, die geschichtliche Aufarbeitung von Phänomenen, von Ereignissen oder auch heute den Expertinnen überlassen wird, dass die genau analysieren und dann auch gewisse Sachen herausarbeiten und oder auch daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, wie was zu fordern ist, damit alles gerechte passiert. Es ist nicht eine Frage der gründlichen Ausarbeitung, sondern es ist eigentlich eine Frage der politischen Macht. Einer politischen Macht als Bündnis aufzutreten und zu sagen, so geht es nicht. Und das wird auf jeden Fall zu ändern sein und sich entschlossen dafür einzusetzen. Darauf kommt es, glaube ich, an. Das reicht. Ich schließe mich im Großen und Ganzen an Gareths Antworten halt an, würde aber vielleicht ein paar Ergänzungen halt machen. Erstmal möchte ich halt mit dem vielleicht mit der Fehlinformation aufräumen, dass die Ereignisse oder besser gesagt der Pogrom in Rostock-Lichtenhagen keine politischen Rücktritte bzw. keine Untersuchungsausschüsse hervorgebracht hat. Das ist passiert. Es gab halt einen Untersuchungsausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Im Anschluss ist dann der Oberbürgermeister von Rostock zurückgetreten und auch der damalige Innenminister Lothar Kupfer. Es gab eine sehr, sehr beschränkte juristische Aufarbeitung, die man im Ganzen und Großen als gescheitert betrachten muss. Von daher gibt es durchaus halt Parallelen zu der jetzigen Behandlung von den NSU-Morden. Auch da gab es ja halt Rücktritte auf Beamtenebenen, auf der Ebene der politischen Beamten, von irgendwelchen Präsidenten oder Leitern von sogenannten Sicherheitsbehörden in Deutschland. Bisher ist noch kein Innenminister zurückgetreten. Ich verstehe natürlich, dass politische Bewegungen darauf fixiert sind, leicht verständliche Ziele zu formulieren, um dadurch halt auch eine Massen oder viele Menschen zumindest halt erreichen zu können. Und dafür eignen sich halt Bilder. Die Bilder von politischen Funktionsträgern, die daran schuld sind, dass es in Deutschland zu solchen unfassbaren Ereignissen wie zum Beispiel in den NSU-Morden halt kommt. Ich glaube aber, das habe ich halt auch schon in meinen vorigen Statements gesagt, dass eine Ersetzung von Funktionsträgern durch neue, die Politik nicht ändert. Das heißt, wir brauchen keinen neuen Innenminister, wir brauchen eine andere Politik, die halt und keinen neuen Innenminister, der die alte rassistische Politik mit einem anderen Gesicht vertritt. Dementsprechend geht es tatsächlich um eine Strukturdebatte, um strukturelle Reformen. Rücktritte von, oder sagen wir mal, politische Angriffe auf Personen aufgrund ihrer politischen Funktion, aufgrund der politischen oder juristischen Verantwortung, die sie in ihrem Amt oder in ihren oder durch ihre Taten zu übernehmen haben, können niemals das Endziel, sondern ich würde es vielmehr als Mittel zum Zweck betrachten, als Mittel zum Zweck eine Skandalisierung voranzutreiben, die aber auf Strukturfragen zielt. Und eine Strukturfrage wäre dann natürlich, warum haben alle, soweit ich es halt weiß, oder ich sage jetzt mal einfach, stelle einfach diese Behauptung in den Raum, warum haben alle deutschen Innenminister bisher oder alle deutschen Bundesregierungen rassistisch gehandelt? Und das wäre halt sozusagen eine ganz andere Frage und eine ganz andere Dimension, als sich auf die NSU oder auch Rostock-Lichtenhagen sich zu beschränken und innerhalb sozusagen des vorgegebenen politischen Spielraums zu verbleiben. Eine andere wichtige Ebene, ich bin halt Politik, aber vor allem auch Kulturwissenschaftler und ich hänge ja ein Stück weit so postkolonialen Diskurstheorien halt an. In dem Sinne fände ich natürlich ganz, ganz wichtig, über Fragen der kulturellen Hegemonie nachzudenken, um halt kulturelle Hegemonie beanspruchen zu können und diese gesellschaftlich durchzusetzen. Das ist halt ganz, ganz wichtig, kritische Impulse in der Kultur- und Wissensproduktion zu ermöglichen, darüber halt auch institutionelle Räume und dass wir heute im Werkstatt der Kultur in der Welt sind, wo wir mit offenen Armen empfangen worden sind, Das ist jetzt also in dem Fall halt keine, das war jetzt keine schwierige Aufgabe, aber mit antirassistischen Positionen andere, weniger offene und für antirassistische Positionen empfängliche Institutionen zu erreichen und diese halt auch zu bespielen, das wäre, glaube ich, eine Form von Politik, die halt ein anderes Gesellschaftswissen, ein anderes Bild der Gesellschaft formulieren könnte, die dadurch aber halt sozusagen auch ganz andere Fragen und andere Denkweisen verankern könnte. Und wenn sozusagen halt das Bewusstsein über die rassistische Struktur, Tiefendimension, Geschichte dieser Gesellschaft sich nicht sozusagen ausbreitet im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert werden kann, dann wird antirassistische Politik immer nur ein Randphänomen bleiben, wird vielleicht die Oberfläche an einigen Stellen aufkratzen können, für die eine oder andere Verstörung sorgen, aber sie wird nicht das Ganze oder eine andere Welt oder eine andere Gesellschaft in dem Sinne hervorbringen können. Und selbst wenn es halt nicht möglich ist, kulturelle Hegemonie zu erbringen, finde ich es halt immer noch lohnenswert, für Störung zu sorgen. Für Störung des selbstgefälligen, sich selbst produzierenden hegemonialen Diskurses, wo halt mit bestimmten Begriffen, mit bestimmten Bildern, mit bestimmten Selbstverständlichkeiten gearbeitet und da mit der gleichen Selbstverständlichkeit andere Gewissheiten zu positionieren, andere Formen des Wissens hineinzubringen. Das ist, glaube ich, ein diskursiver Fortschritt. Und ich denke, dass soziale, kulturelle, ökonomische Fortschritte auch immer eine kulturelle Basis brauchen. Und dementsprechend würde ich halt sozusagen die Kultur- und Wissensproduktion als Form antirassistischer Politik nicht unterschätzen. Ja, das ist besser als jedes Schlusswort, das ich selbst formulieren könnte. Deswegen nur ein Satz. Ich habe jetzt keine Meldungen mehr gesehen und es ist ja auch schon spät. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt doch langsam einpacken. Also nur ein Satz. Ich denke, dass wir jetzt als politische Gruppe, die wir von einer ideologiekritischen Perspektive kommen, sozusagen mit diesem Ende des postkolonialen Diskurses auch sehr viel anfangen können und da keinen Widerspruch unbedingt suchen müssen. Deswegen würde ich sagen, von mir aus wäre damit auch das Wichtige gesagt, was wir noch so am Ende auf dem Zettel stehen hatten. Aber die Frage an dich. Auch nicht. Dann würde ich mich gerne bedanken bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war auch für uns ein Stück weit auch ein neues Format. Vielen Dank an die Technik für heute Abend. Und damit an die Techniker. Und damit auch das Thema Raummiete. Ihr wisst, dass solche Veranstaltungen gerade hier nicht günstig sind. Und wir sind eine nicht geförderte Organisation von Staatsfeinden und machen das sozusagen auf minimaler Ausstattungsbasis. Deswegen, es gibt nochmal die Gelegenheit, uns ganz viel Geld dazulassen. Da steht eine Schatulle bereit. Ganz zum Ende nochmal die Erinnerung. Am Samstag steigen in Rostock verschiedene Veranstaltungen nicht nur zum Erinnern und Mahnen, sondern eben auch zur Offensive gegen den institutionellen und kulturellen Rassismus in dieser Gesellschaft, die Kundgebung am Neuen Markt um 11, die Demonstration in Rostock-Lichtenhagen um 14 Uhr, die geht über in das Konzert direkt am Sonnenblumenhaus. Unser Bus, ich frage mal, ist ausverkauft? Ja, unser Bus ist ausverkauft, deswegen der Hinweis auf den Zugtreffpunkt, Ostkreuz, 7 Uhr, glaube ich, nochmal nachschauen. Südkreuz. Südkreuz. Nochmal nachschauen auf der Seite lichtenhagen.net und dann sehen wir uns in Rostock. Vielen Dank.